just what I see in triumph, the plunder taken after the violence of our romantic and foolish notions. I guess it figures the woman ruins. Das waren Folly and the Hunter, ein Trio aus Kanada, wobei einer der drei auch aus England kommt, aber sich in Kanada sozusagen wohlfühlt. Und die Band hat mit Tragic Care vor kurzem eine schöne Platte veröffentlicht, deren Song wir gerade hörten, der hieß Moth in the Porch Light. Genau, ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Jessica Pratt, außerdem altes Zeugs im Prinzip von Samantha Crane. Ich habe noch Musik von The Vacant Lots für euch dabei und Neues auch von den Flaming Lips. Aber erstmal geht's hier weiter mit Musik aus Schottland, mit dem National Jazz Trio of Scotland. Thank you. hails from. Its plumage a rainbow, its call so forlorn. Stayed in and watched it on DVD. Really quite something to see. Das war der Track Rare Species von dem National Jazz Trio of Scotland, welches natürlich wie immer noch eine Mogelpackung ist. Das ist weder Jazzmusik noch ein Trio, aber ich fange erstmal von vorne an. Das neueste Album heißt Standards Volume 3. Letztes Jahr erschien Standards Volume 2. Standards Volume 1 gibt es hingegen nicht, denn das erste Album von dem National Jazz Trio of Scotland war The Christmas Album. Da gab es Weihnachtssongs, Coverversion in wirklich schöner Aufmachung. Bill Wells ist der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte. Bill Wells, ein Jazzmusiker aus Schottland, der wirklich früher ganz klassischen Jazz gemacht hat und sich immer mehr davon entfernt. Angefangen hat das mit Zusammenarbeiten oder Kollaborationen aus so einem Indie-Kontext. Er hat mit Isobel Campbell zusammengearbeitet, mit Kevin Ayers, mit dem, wie heißen die anderen noch hier, Future Pilot aka oder auch mit den Japanern von Mahershala Hash Bass. Und ja, dann irgendwann auch sich immer mehr von diesen Jazz-Sachen entfernt, die er früher gemacht hat, die wirklich ganz, ganz toll waren. Und jetzt mit verschiedenen Musikerinnen, Sängerinnen im Prinzip dieses National Jazz Trio of Scotland immer weiterführt und sich immer mehr vom Jazz entfernt, immer mehr dem Pop sozusagen annähert. Er selbst samplet alles auf diesem Album und die drei Damen, die ja, die sind hier am Singen sozusagen. Alles Eigenkomposition, bis auf ein Cover von den Beach Boys aus der Feder von Bill Wells. Ein weiterer Track von ihm kommt hier mit Getting Out. Comes a moment when you must admit you're wrong. There comes a time when you just know you don't belong. And lately every day has been a day too far. I've had enough of pointless wondering what you are. You're just a face I never see. And in a place I'll never be. Just a just a lie that I was sold. So just to tell you, you won't see me anymore. I won't be casting my dark shadows on your floor. And don't expect that I will someday call your name. You'll never, ever, ever hear from me again. You're just a light that's never on. Just a hope that's been and gone. I've seen enough from this point of view. You've had your chance. Now I'm through. I'm getting out. Been here in the first place, getting out. I never asked to take up this space, getting out, getting out. You Getting Out von National Jazz Trio of Scotland, Bill Wells und drei Sängerinnen hier auf dem neuesten Album Standards Volume 3. Ich muss leider zugeben, es ist immer toll, wenn natürlich Bill Wells, egal mit welchem Projekt, eine neue Platte rausbringt, aber die neue Platte klingt dann doch ziemlich wie auch die letzte Standards Volume 2. Eine ja ziemlich ähnliche Kopie, also ziemlich exakte Kopie mit ähnlichen Sounds, ähnlichen Songs, und ich muss ehrlich sagen, Bill Wells müsste sich mal was Neues einfallen lassen, weil davon 10 Platten, da ist er irgendwann auch unten durch, muss ich leider sagen. Wem das gerade auch alles zu seicht war, für den ist das nächste genau das Richtige. The Vacant Lots kommen hier mit Never Satisfied. We'll be right back. Never Satisfied. Das waren The Vacant Lots, ein Duo aus den USA, die hier mit Departure gerade eben ihr Debütalbum veröffentlichen. Der Sound klingt ziemlich stark nach Spaceman 3 und diversen Bands, die nach Spaceman 3 entstanden. The Dark Side zum Beispiel erinnern, das war so ein bisschen dran an diesen Sound und das kommt nicht von ungefähr, denn im Studio begleitet beim Mastern und beim Mischen hat Sonic Boom, eine der beiden Hälften von damals Spaceman 3, der The Vacant Lots hier sozusagen dann auch nochmal die Autorität gibt, so einen Sound kopieren zu dürfen, ansonsten wäre es dann doch eher so ein Abwasch 20 Jahre zu spät. Die Flaming Lips, die Band um Wayne Coyne, sind immer wieder für Spinnereien gut. 2011 haben sie einen Song veröffentlicht, der ging 24 Stunden. Kann man natürlich nicht auf eine CD oder auf eine Platte bringen, deshalb das Ganze als MP3-Stick. Um den ein bisschen attraktiver zu machen, wurde das Ganze verkauft in einem Schädel drin. Also wirklich ein menschlicher Schädel, der als Verpackung diente für diesen MP3-Stick, wo dieser eine Song drauf war, der hieß Seven Skies Age 3. Und ja, jetzt gibt es davon auch nochmal ein Extrakt, mehr oder weniger auf Platte gebannt mit 10 Songs, wo dann so die besten Momente dieses Songs in Einzelteilen zu kaufen ist. Seven Skies Age 3, vor kurzem erschienen. Hier kommen die Flaming Lips mit ja, dem Titeltrack in Klammern Can't Shut Off My Head. Take number one. Can't shut on. think about the dirt. Dass der Song abrupt zu Ende, weil es in den nächsten Track schon rüber geht und der CD-Player automatisch sich abschaltet, natürlich am Trackende. So gehört sich das im Radio ja auch. Das waren die Flaming Lips mit einem Extrakt aus dem Album Seven Skies Age 3, in Klammern Can't Shut Off My Head, so der Song auch gerade. Und ja, Seven Skies Age 3 heißt auch dieses Werk, welches ein Song war, über 24 Stunden verpackt in einem Schädel als MP3-Player. Das dann kostete damals 5.000 US-Dollar. Es gab auch nur ein paar davon zu kaufen. Und ja, wer sich das nicht leisten konnte und Flaming Lips-Fan ist, für den ist das hier genau das Richtige. Ansonsten darf man sich freuen auf das kommende Album der Flaming Lips, welches im Herbst erscheinen soll. Die Band um Wayne Coyne immer für Späße gut. Es gab mal zum Beispiel so eine Geschichte, Zyreka, da haben sie vier Tonspuren genommen und die auf einzelne CDs gepackt. Jede Tonspur für sich war schon so ein Song, aber die miteinander sozusagen simultan abgespielt waren nochmal großartiger. Tolle Sache damals. Und auch das Car Experience, da haben sie im Prinzip so 10, 12 Autos in einem Kreis gestellt und dann in die Autoradios für Kassetten reingeschoben. CDs gab es damals noch nicht und dann alle gleichzeitig aufs Start drücken lassen. Auch das war so eine Art Konzert. Habe ich mal gesehen, live. War ganz, ganz großartig. Inzwischen ein bisschen abgedreht, ne? So ein Schädel als Verpackung, menschlicher für so einen Song, so einen richtig langen Song. Das können auch nur die Flaming Lips im Kopf haben, sowas. Bodenständiger ist Samantha Crane. Ein älterer Song von ihr, vom Album Songs in the Night, kommt hier mit Rising Sun. I will give in to the dark clouds and I will sing with the fog in my throat. Statues among men and be a constant breezeless day. Look into my eyes, come and see the rising sun above. It's about to break. Look into my eyes, come and see the rise. It's about to break. By my side you speak love to me, and far away your love is gone. Samantha Crane kommt aus Oklahoma und hat hierzulande im Frühjahr mit Kid Face eine ganz, ganz tolle Platte veröffentlicht. Ihre dritte war das insgesamt, aber die erste, die sie in Europa veröffentlichte. Und da die wohl ziemlich gut ankam in der Presse und auch hier beim Sun, das natürlich rauf und runter lief, hat sich jetzt die Plattenfirma überlegt, wir veröffentlichen die ersten beiden Alben von ihr auch nochmal im Nachhinein. Das erste Album hieß damals Songs in the Night, entstand 2009 mit einer ganzen Band zusammen, The Midnight Shivers hießen die damals. die Backing-Band von Samantha Crane und davon hörten wir gerade den Track Rising Sun. Die Songs waren jetzt noch relativ poppig. Inzwischen ist sie ja, sag ich mal, eher auf dem Folk-Zug aufgesprungen, gerechtfertigt. Klingt dann irgendwie doch ein bisschen eigener, das Ganze. Und dann wurde 2010 ihr Album You, in Klammern Understood, veröffentlicht. Damals schon solo aufgenommen, ohne Band und auch schon sehr viel rudimentärer das Ganze angelegt. Auch davon nochmal ein Track Lions. Hier kommt Samantha Crane. Ein paar Wochen bekam ich ein E-Mail von einem Kumpel aus Berlin, der auch Konzerte veranstaltet, unter anderem von der gerade eben gehörten Jessica Pratt. Er lobte in höchsten Tönen von ihr und hat dann wirklich gesagt, hier, hört ihr das wirklich mal an? Habe ich gemacht, war gleich begeistert und musste mich dann auf die Suche nach dieser Platte machen. Jessica Pratt heißt sie selbst betitelt und habe sie letztendlich gefunden. Ihr habt gerade schon gehört, der Sound klingt ziemlich aus der Zeit gefallen, ein bisschen nach 60er Jahre Folk-Songwriting. Die Platte ist nicht wirklich ganz, ganz neu, sondern erschien schon im letzten Jahr, also 2013 hierzulande. Aber ich dachte, ich wollte euch diese persönliche Entdeckung nicht vorenthalten und bin so begeistert, dass die Platte hier gleich Album der Woche ist beim Sunday Service. Night Faces hieß der Track gerade eben von Jessica Pratt. Und hier der nächste heißt Hollywood. Shame. Das war der Track Hollywood von Jessica Pratt von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Jessica Pratt kommt aus San Francisco und hat diese Platte, wie gesagt, 2012 aufgenommen. 2013 wurde sie veröffentlicht und klingt manchmal vom Gesang her so ein bisschen wie Vashti Bungeon, also auch eine Sängerin, die original aus den 60ern stammt, aber auch manchmal wie bei dem gerade gehörten Track auch so ein bisschen quiekig von der Stimme her, was mich an Joanna Newsom erinnert. Auf ihrem ersten Album The Milk-Eyed Mender hat sie auch ganz ähnlich gesungen und ich finde es großartig, muss ich sagen. Tolle Platte hier. Das war auch Album der Woche beim Sunday Service. Weiterer Track von ihr heißt Bashtheit. Hier also nochmal Jessica Pratt für euch. Jessica Fred hörten wir mit Bushel Hyde, der Track vom gleichnamigen Album. Ihr Debütalbum erschien 2013 und Platte der Woche beim Sunday Service. Das ist mehr dazu auf der Homepage, wie immer gewohnt unter sundayservice.de. Letzter Track für heute kommt vom Alien Ensemble. Das ist ein Projekt von Micha Acher, den kennt ihr alle von No Twist und von diversen anderen Bands. Alien Ensemble auch ein Projekt von ihm, wo er diverse Leute, Freunde, Künstler, Musiker um sich geschart hat und mit dem, sag ich mal, so eine Version von Jazzmusik zu machen, so eine ganz eigene. Vom gleichnamigen Album Alien Ensemble hier der Track Thousand Lights District und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.